Egal was sie auch sagen, du hast ein Löwenherz. Mit deinen 7 Jahren bekämpfst du diesen Schmerz. Mit der Kraft eines Siegers, du verdienst jeden Respekt. Du wirst anderen beweisen, was in dir steckt. Zerbrechen all die Ketten, wirst du keinen Tag mehr leiden. Ich kann dir versprechen, du wirst sie selber schreiben. Die Geschichte deines Lebens, so wie du es selber willst. Weil du dir deine Träume einfach selber erfüllst. Es sind Menschen, die dich lieben, sie sind deine Familie. Und was auch passiert, glaub mir Tyler, sie sind bei dir. Dein Lachen ist alles, was sie brauchen im Leben. Sie werden immer zu dir stehen, diesen Weg mit dir gehen und niemals aufgeben. Schau, sie kämpfen nur für euch. Für dich und deinen Bruder schickt ihr Herz voller Stolz. Und nur darauf kommt es an, lass den Rest weiter reden. Ich weiß, du kannst was bewegen, lass uns tanzen im Regen. Jeder Sonnenaufgang, der über uns kommt, verändert uns in unseren Horizont. Jede Nacht, jeder Tag, jeder Schicksalsschlag, all das macht uns stark. Verschwende keinen Gedanken daran aufzugeben. Heute wirst du kämpfen, morgen wirst du siegen. Egal wie schwer es ist, steh auf und mach weiter. Du bist nie allein, glaub mir Tyler. Du bist ein Kämpfer seit dem ersten Tag. Und ist dein Leben noch so hart, du machst weiter und bleib stark. Dein Herz schlägt schon immer eisern für den BVB. Und Leute können deine Stars dich sehen. Und sie fühlen mit dir, weil du kämpfst für deine Träume. Du zeigst mir heute, was Tapferkeit bedeutet. Denn jeder sucht den Sinn des Lebens und vergisst zu leben. Doch an jedem dunklen Tag lässt du die Sonne aufgehen. Vom Herzen alles Gute an den Jungen, der so tapfer ist. Weil du für jeden, der dein Schicksal teilt, dein Vorbild bist. Aufgeben gibt's nicht, heute stehst du im Blitzlicht. Die ganze Welt sieht dich, du veränderst ihre Sicht. Auf die Sorgen und Probleme, ihre Ängste im Leben. Eines Tages werden wir beide im Stadion stehen. In der linken hat die Fahne, in der rechten das Bier. Aber heute steh ich hier und verneige mich vor dir. Jeder Sonnenaufgang, der über uns kommt, verändert uns in unseren Horizont. Jede Nacht, jeder Tag, jeder Schicksalsschlag, all das macht uns stark. Verschwende keinen Gedanken daran aufzugeben. Heute wirst du kämpfen, morgen wirst du siegen. Egal wie schwer es ist, steh auf und mach weiter. Du bist nie allein, glaub mir Tyler. Jeder Sonnenaufgang, der über uns kommt, verändert uns in unseren Horizont. Jede Nacht, jeder Tag, jeder Schicksalsschlag, all das macht uns stark. Verschwende keinen Gedanken daran aufzugeben. Heute wirst du kämpfen, morgen wirst du siegen. Egal wie schwer es ist, steh auf und mach weiter. Du bist nie allein, glaub mir Tyler.